بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Allah Segen, Heil und Herzlichkeit an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wir machen inshallah ta'ala mit dem vierten und letzten Block, Unterrichtsblock inshallah ta'ala, für das heutige eintägige Seminar weiter. Und wir haben jetzt uns unterhalten über die über zwei Drittel des Buches inhaltlich. Einmal hinsichtlich der Aqidah und zum zweiten hinsichtlich der Ibadah. Und zum dritten unterhalten wir uns jetzt über das dritte Kapitel, das gute Benehmen, Al-Adab. Und nur zur Information, insgesamt haben wir 14 Seiten und die ersten 7 haben wir gewidmet für Aqidah und Ibadah und die nächsten 7 Seiten widmen wir für den Adab. Nur damit wir sehen, welche Stellung das bei uns mindestens einnehmen sollte. Denn, liebe Geschwister, durch einen guten Anstand und durch einen guten Charakter kannst du vieles erreichen, was du ohne ihn nicht erreichen könntest. Und durch einen schlechten Charakter kannst du dir vieles verbauen und vieles kaputt machen und dir selbst viele Wege verschließen, sowohl zum Wissen als auch zu Freundschaften, als auch zum Rizq und so weiter und so fort. Deswegen ist der gute Anstand, der gute Adab von entscheidender Bedeutung und es wurden darüber ganze Werke verfasst und ich kann nur sagen, wenn wir zum Beispiel eine ganz praktische Sache sehen, wir sehen hier, Alhamdulillah, dass die Geschwister Alhamdulillah einen Adab haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn noch vermehren und sie dafür belohnen, indem sie nicht dazwischenreden, fast nicht dazwischenreden, sich den Unterricht nicht stören, indem sie auch sich halten an die Regeln. Ich meine, wenn man sagt, schreib die Frage auf und die schreiben auf, das ist Anstand. Und auch wie die Fragen formuliert wird und so weiter und so fort. Die Anrede, all das sind Sachen, die man nicht unterschätzen darf. Sie spielen in der Welt einen größeren Wert, als der eine oder andere denken mag. Und das merkt man, je älter man wird. Je jünger man ist, desto weniger achtet man auf die Wortformulierungen, den Ausdruck, die Anrede. Aber je älter man wird, desto mehr achtet man darauf, wie man andere anspricht und auch wie man angesprochen wird. Denn man erkennt sehr gut, wenn jemand zu einem Imam geht und ihn anspricht, weiß man sofort, ob er aus gutem Hause ist oder eben nicht. Und selbst wenn man sich dabei irren würde, tut es auch nicht zur Sache, weil dein Ruf ist kaputt. Okay? Das heißt, du kannst dir deinen Ruf kaputt machen, auch wenn es vielleicht nicht den Tatsachen entspricht. Aber manchmal ist es einfach nur ein Wort, das man zu viel gesagt hat. Und deswegen sagt der Prophet ﷺ, man kann yu'minu billahi wa yu'minu falyaqul khayran aw liyasmut. Wer an Allah den letzten Tag glaubt, soll entweder Gutes sprechen oder schweigen. Gehen wir zum dritten Unterkapitel über, in dem der Autor sagt, lieber Muslim, liebe Muslime, das gute Benehmen und der gute Charakter haben in unserer Religion einen so hohen Stellenwert, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam sagte, ein Gläubiger kann durch seinen Charakter die Stufe eines tagsüber Fastenden und nachts freiwillig Betenden erreichen. Wenn wir diesen Hadith verinnerlichen, wird uns einiges klar. Unter anderem, dass die Ibadat, so wertvoll sie auch sein mögen, bei Allah subhanahu wa ta'ala kann man diese Sachen in Anführungszeichen ersetzen durch gutes Benehmen. Und die zweite Angelegenheit ist, dass dieser Hadith den Anschein erweckt, als würde man das eine mit dem anderen gleichstellen. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir zum Beispiel die Frage stellen, können wir täglich fasten? Dürfen wir täglich fasten? Es gibt einen Hadith, den der Prophet ﷺ gesagt hat, wer immer fastet, hat gar nicht gefastet. In einem Hadith hat ich glaube, es war Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhu, fragt den Propheten über das Fasten. Und er möchte viel fasten. Er war jemand, der viel fasten konnte. Und dann hat der Prophet ihn in einer bestimmten Stufe darauf hingewiesen, dass er doch jeden dritten Tag fasten kann. Ein Tag fasten, zwei Tage Pause. Ein Tag fasten, zwei Tage Pause. Und sagte er, ich kann mehr als das. Er sagte, okay, dann faste eben einen Tag und einen Tag nicht. Faste alle zwei Tage. Er sagte, ich kann noch mehr als das. Und dann sagte er, es gibt nicht mehr als das. Wortwörtlich, la afdala min dalik. Es gibt nichts Besseres als das. Insofern, wenn man diesen Hadith, wie soll man den umsetzen dann? Das heißt, selbst müsste man sagen, selbst wenn es erlaubt wäre, jeden Tag zu fasten, kannst du diese Stufe auch durch ein gutes Benehmen erreichen. Und das gute Benehmen, wenn man es sich angeeignet hat, ist es wahrscheinlich noch viel einfacher. Noch viel einfacher. Und dieses Thema ist also von riesengroßer Bedeutung. Gerade das Thema der Geduld, die mit Sicherheit zum guten Benehmen gehört. Also es gibt Leute, die sind ja eine tickende Zeitbombe. Die braucht man nur leicht provozieren und schon explodieren sie. Und es gibt andere Leute, die kannst du angreifen und beleidigen und so weiter, und er stoßt das alles ab. Natürlich sind wir unterschiedlich auch erschaffen von Allah subhanahu wa ta'ala, aber es ist immer noch der Mensch selbst, der reagiert, und der Mensch selbst, der Worte in den Mund nimmt oder vielleicht sogar seine Körper, seine Hände, von seinen Händen Gebrauch macht und so weiter und so fort. Du solltest also viel an dir arbeiten für dich selbst, damit du das Wohlgefallen Allahs erlangst, aber auch, weil du nun für die Menschen den Islam repräsentierst. Und wir reden ja nicht vergessen, wir reden ja mit dem neu konvertierten Muslim in erster Linie. Und zuvor war er wie ein anderer auch. Aber jetzt hat er den Islam angenommen. Und ihr merkt, dass wenn einer den Islam annimmt, genauso wie ihr, wenn ihr erfahrt, dass die Person so und so ist, zum Beispiel ein Buddhist, dann komischerweise denkt man immer, dann lebt er bestimmt wie ein Buddhist. Aber unter denen gibt es genauso wie unter den Muslimen Leute, die nur im Namen Muslime sind. Das war es dann auch schon. Sie bekennen sich zum Islam, aber von der Umsetzung ist nicht viel zu sehen. Das Gleiche beim Islam ist natürlich umgekehrt der Fall, im Sinne von, wenn jemand den Islam annimmt, dann die Gesellschaft um ihn herum reduziert ihn jetzt, reduzieren ist manches objektiv, alhamdulillah, ist sehr schön, dass man uns als Muslim betrachtet, darauf sind wir stolz, aber wir werden dann reduziert auf den Islam, und das bedeutet, dass jede gute, aber auch jede schlechte Angelegenheit dann letztendlich auf die Religion zurückgeführt wird. Und deswegen sind wir Botschafter des Islam, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir uns jetzt den Anstand anschauen wollen, das gute Benehmen anschauen wollen, dann schauen wir uns natürlich in erster Linie uns den Anstand an in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen der Prophet alayhi salatu wassalam fragte einmal Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala an, so, das ist der Anstand, er fragte einmal den Propheten sallallahu alayhi wasallam, هل تدري حق الله على عباده؟ Das heißt, kennst du das Anrecht Allahs seinen Dienern gegenüber? Mu'adh ibn Jabal sagte, O Gesandter Allahs, was ist es? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Das heißt, dass sie ihm dienen und ihm nichts beigesellen. Das ist das Recht Allahs uns gegenüber. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese wunderbare Frage und sagte, weißt du, welches Anrecht die Diener Allahs haben, Allah gegenüber, wenn sie das machen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Dass Allah niemanden bestraft, der ihm nichts beigesellt. Und deswegen haben manche Ulama Bücher geschrieben und den Titel genannt, manche ein Kapitel genannt und gesagt, wer den Tauhid richtig umsetzt, wird das Paradies betreten, ohne bestraft zu werden und ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Und das ist basiert unter anderem auf diesem Hadith des Propheten, dass er niemanden bestraft, der ihm gegenüber nichts, ihm nichts beigesellt. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Dieser Hadith natürlich erwecken uns große Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslimen, als Gläubige, möge Allah uns in diesem Zustand auch sterben lassen, unsere Sünden vergibt. Das gute Benehmen Allah gegenüber. Das gute Benehmen ihm gegenüber bedeutet, in erster Linie ihn alleine anzubeten und ihm nichts beizugesellen. Als der Prophet a.s. einst über den Islam befragt wurde, antwortete er, Islam bedeutet, dass du Allah dienst und ihm nichts beigesellst. Inwiefern verstehen wir, dass das was mit Anstand zu tun hat und gutem Benehmen zu tun hat? Die Antwort lautet, denn Allah azza wa jal, der uns erschaffen hat, der uns alles gegeben hat, was wir haben, uns versorgt mit Atemzügen, uns versorgt mit Gesundheit, uns versorgt mit Ehepartnern, uns versorgt mit Kindern, uns versorgt mit Geschwistern und so weiter und so fort. Wenn du jetzt auf die Idee kommst und jemandem für diese Wohltaten dankst, und zu einem anderen außer Allah Azza wa Jal, dann ist das höchst unverschämt. Höchst unverschämt. Und Allah will, dass wir ihm danken, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte Allah Azza wa Jal, dankt mir und seid mir gegenüber nicht undankbar. Und dankt mir heißt Ushkuru li. Das heißt, seid mir gegenüber dankbar. Und sagt Allah Azza wa Jal, wala takfurun. Und begeht mir gegenüber keinen Kufr. Und eine der Bedeutungen von Kufr in diesem Zusammenhang ist ja klar, ist die Undankbarkeit, weil sie im Gegenzug zu, im Gegensatz zur Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit ist eben der Tawhid. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in einem heiligen Hadith, ein heiliger Hadith ist eben, sind eben Worte, die der Prophet a.s.w. Allah zuschreibt, aber nicht im Koran Karim vorkommen. Er sagte, ich bin der unbedürftigste aller Teilhaber. Wer also etwas tut und mich darin zum Teilhaber macht, so lasse ich sowohl ihn als auch seine Teilhaber im Stich. Was immer du an Gottesdiensten verrichtest, trachte dadurch nur nach der Zufriedenheit Allahs. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam warnte eindringlich davor, andere Menschen beeindrucken zu wollen und sprach, soll ich euch nicht mitteilen, weswegen ich mir mehr Angst um euch habe, weswegen ich mehr Angst um euch habe, als wegen des verrückten Messias? Die Gefährten sagten doch, er sprach die verborgene Beigesellung. Dass jemand betet und sein Gebet deswegen ausschmückt, weil ihm jemand zuschaut. Und die Gefahr natürlich in Bezug auf den Messias, Dajjal, verrückten Messias, ist in erster Linie, oder sagen wir, im Wesentlichen deswegen, weil er ja Wunder vollzieht. Und auch die Propheten, a.s.w., vollzogen Wunder. Nur für den einen ist es ein Beweis für seine Gesandtschaft, dass er ein Prophet ist. Und für den anderen ist es der Beweis, dass er der angekündigte, lügende Messias ist. Das ist schwierig zu unterscheiden. Denn wenn er zum Himmel zeigt und sagt, regne und er regnet, und zum Boden zeigt und sagt, was wachsen und das Grünzeug kommt davor, dann ist das auch Al-Khadr, a.s.w., wird ihm überliefert, dass er da, wo er gelaufen ist, grün hinterlassen hat. Und das ist eben ein Wunder beim einen. Und für den anderen ist es ein Beweis, subhanallah, für seine Verrücktheiten, für sein Lügen, Gott bewahre. Insofern, der Unterschied ist aber, dass der Prophet a.s.w. da deutlich mit dem Finger drauf zeigen konnte und sagen konnte, der Messias hat die und die und die Eigenschaft. Wenn du das und das und das bei ihm lesen kannst, wenn du dieses Wunder bei ihm siehst, dann weißt du, das ist er. Aber der Schirk, von dem der Prophet a.s.w. gesprochen hat, الشرك الخفي oder الرياء, das sind Angelegenheiten, die man leider nicht sehen kann. Und deswegen sind sie umso gefährlicher. Und das Problem ist, dass sogar der Mensch manchmal selbst nicht weiß, welche Absicht er hat. Und deswegen, daran merkt man, subhanallah, dass Allah subhanahu wa ta'ala das eigene Herz besser kennt als man selbst. Man selbst weiß nicht genau, was habe ich gemeint, was habe ich beabsichtigt, wie stehe ich mit meiner Absicht da. Aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß es. Sich Allah azza wa jal gegenüber gut zu benehmen, beinhaltet alles Gute. Deswegen ist das schwierig aufzulisten, aber wir haben ein paar Sachen versucht zu erwähnen. Im Einzelnen bedeutet es unter anderem, Allah nur auf die vorgeschriebene Art anzubeten. Das soll darauf hinweisen, den neuen Muslim, dass er nicht das Recht hat, Allah anzubeten auf irgendeine Art, neue Art und Weise, wegen einer Bid'a in die Religion einzuführen. Allah nur mit denjenigen Namen und Eigenschaften zu beschreiben, mit denen er sich selbst und sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, ihn beschrieben hat. Denn über Allah zu reden und ihn zu beschreiben, ohne Wissen, bezieht sich auf Al-Ghaib, denn Allah subhanahu wa ta'ala, einer seiner Namen ist Al-Batin. Al-Batin ist der Verborgene. Er ist auf der einen Seite Al-Zahir, der Offensichtliche, und gleichzeitig ist er Al-Batin. Er ist Zahir durch seine durch sein Wirken, durch seine Zeichen. Und Batin, weil niemand von uns kann ihn sehen, subhanahu wa ta'ala, in der Dunya. Deswegen gehört es zu Ilm al-Ghaib. Und wenn man über das Verborgene, das Unsichtbare spricht, dann lügt man, wenn man etwas Falsches sagt. Und deswegen darf man über Allah nur das sagen, was überliefert ist. Alles zu glauben, was er uns im Koran gesagt hat. Und dazu gehört sowohl die allgemeinen Aussagen, die Mujmal-Aussagen, Aussagen, die im Detail wir nicht kennen. Wir glauben trotzdem an die Aussage, wie sie dasteht. Wie zum Beispiel jemand gesagt, ich glaube an den Tag der Auferstehung. Aber wie er im Einzelnen abläuft, weiß ich nicht. Dann ist dieser ein allgemeiner Glaube, der vollkommen ausreicht, auch wenn er im Detail nicht vorhanden ist. Trotzdem glauben wir daran. Und wie wir gesagt haben, wir bereiten unser Herz darauf vor, daran dann zu glauben. Seinen Willen dem eigenen vorzuziehen. Das ist Islam. Das ist Gottergebenheit. Sich zu schämen, seine Wohltaten für Sünden zu missbrauchen. Das ist ja, subhanallah, eigentlich immer der Fall. Denn jemand, der eine Sünde begeht, wie soll er diese sonst begehen, außer mit seiner Zunge oder mit seinen Augen oder mit seinen Händen oder mit seinem Herzen? Wie soll er es sonst begehen? Das heißt, du begehst eine Sünde mit einem Werkzeug, das Allah dir kostenlos als Geschenk zur Verfügung gestellt hat, auf bestimmte Zeit. Statt dass du dieses Werkzeug und diese Zunge und diese Augen und diese Hände verwendest, um ihn zufriedenzustellen, benutzt du es, Gott bewahre, um ihn zornig zu machen. Seine Anordnungen auszuführen, ihn zu lobpreisen und zu verherrlichen und vieles mehr. Sei dir stets bewusst, dass du allen Grund hast, Allah für jede einzelne gute Sache dankbar zu sein. Er selbst sagte, was ihr an Gunst erfahrt, ist von Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Das heißt, auch dein Iman und auch deine guten Taten, ja, auch deine guten Taten, dein Salah und so weiter, brauchst du dir nicht selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wie toll du bist. Denn dein Salah, damit du es überhaupt verrichten kannst, da müssen so viele Ni'ma zusammenkommen, damit du überhaupt dazu imstande bist, diese Salah zu verrichten. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Das heißt, wenn ihr die Gunst Allahs zählen wolltet, könntet ihr sie niemals erfassen. Wie dankbar bist du einem Arzt, der dich bis zur Genesung behandelt? Wie dankbar bist du einem Freund, der dir in einer Notlage eine Unterkunft oder etwas Geld zum Überleben zur Verfügung stellt? Wie dankbar musst du dann Allah gegenüber sein, der dies und alle anderen Dinge angeordnet und für dich bestimmt hat? Denn nichts geschieht, ohne dass er es bestimmt. Deshalb schau nicht auf das Ausmaß der Sünde, die du begangen hast, sondern auf den, gegenüber dem du ungehorsam warst. Schau auf den, dessen Gunsterweisungen du zum Sündigen missbrauchtest, der trotzdem immer wieder geduldig mit dir ist, dir Aufschub gewährt, ja dich sogar zu ihm zurückruft und dir die Tore seiner Vergebung und seiner Gnade offen hält. Anstand gegenüber, das gute Benehmen gegenüber den Eltern. Allah Azza wa Jal erwähnt das Anrecht der Eltern auf gütige Behandlung gleich nach seinem eigenen Recht. Jemand könnte fragen, wie kann das sein, dass die Eltern direkt nach dem Tawhid kommen? وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Das heißt, dient Allah, gesellt ihm nichts bei und gegenüber den Eltern seid gütig. Und die Antwort lautet, weil eben diese ganzen Pflichten im Islam, die Säulen der Religion, die stecken schon im ersten Part drin. Denn Allah zu dienen bedeutet zu beten. Allah dienen bedeutet Zakat zu unterrichten. Allah dienen bedeutet zu fasten. Allah dienen bedeutet die Hajj zu vollziehen und so weiter. Alle Pflichten Allahs haben Vorrang, selbstverständlich, und kommen auch im ersten Part schon vor. Und dein Herr hat bestimmt, dass du nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollst. Dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen, uff, und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Taban, diese Eier, ja, gibt es viel zu sagen, aber ein Hinweis, zum Beispiel die Aussage Allahs sinngemäß übersetzt, oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen. Und dieser Hinweis, man kann ja sagen, der Hinweis bei dir, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich um seine eigenen Eltern kümmert und sie nicht etwa in ein Pflegeheim schickt. Dementsprechend antwortete auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf die Frage, was die besten Taten seien. Er sagte, das Gebet zu seiner Zeit. Man fragte, und danach? Er antwortete, die Güte den Eltern gegenüber. Ja, es gibt andere Hadithe, in denen der Prophet ﷺ auch andere Reihenfolgen erwähnt hat, aber das hängt manchmal ab von der Situation, das heißt, welche Person vor dir steht. Denn eine Person, die vor dir steht, deren Eltern schon verstorben sind, macht es keinen großen Sinn, sie zur Güte den Eltern gegenüber aufzufordern. Insofern stimmt dieser Hadith wunderbar mit der Ayah im Koran, mit den Ayat im Koran, die ich zitiert habe, überein. Diese Angelegenheit gilt auch, wenn die eigenen Eltern keine Muslime sind. Und der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Unterschied gemacht hat. Als er sagte, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, und den Eltern gegenüber gütig zu sein, als er das erwähnte, hat er nicht gesagt, den muslimischen Eltern oder den gläubigen Eltern und so weiter und so fort. Insofern machen wir auch keinen Unterschied, denn wenn jemand einen Unterschied macht, muss er selbst den Beweis dafür erbringen. Dies haben wir im Koran fest verankert. Das ist eine Aam-Aussage, wie die Gelehrten sagen. Das heißt, es macht keinen Unterschied zwischen, wie gesagt, muslimisch und nicht muslimisch in diesem Fall. Und dies wird auch durch die Sunna konkret bestätigt. Es heißt in Surat Luqman, sinngemäß übersetzt, wenn sie sich aber darum bemühen, das heißt, gemeint sind die Eltern, die Muschrik sind, wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, dann gehorche ihnen nicht, doch geh mit ihnen im Diesseits in rechtlicher Weise um. In rechtlicher Weise bedeutet, dass man ihnen gegenüber gütig ist und mit ihnen den Kontakt pflegt. Der Prophet a.s., wisst ihr, das gütig sein, nur als Information, weil manche Gelehrte sagen, gütig sein bedeutet nicht, dass man das macht, was sie von einem verlangen. Denn wenn jemand immer das macht, was von einem verlangt wird, dann nennt man das Gehorsam. Wenn der Vater sagt, mach dies, mach das, geh für mich einkaufen, mach für mich das, deine Mutter sagt, mach mir all diese Sachen, das nennt man, ja, ich höre und gehorche. Aber gütig sein bedeutet mehr als das. Und mehr als das würde zum Beispiel bedeuten, ihnen entgegenzukommen, noch bevor sie auf einen zugehen. Das zu tun, was sie von einem wollen, noch bevor man es von ihnen, bevor sie es von einem verlangt. Der Prophet a.s. wurde diesbezüglich einmal konkret von Asma radiallahu anha, seiner Schwägerin, befragt. Sie berichtet, meine Mutter kam zur Zeit des Friedensvertrages von Hudaybiyah, weil sie den Kontakt mit mir pflegen wollte. Sie verabscheute den Islam und war eine Götzendienerin. Da sagte ich, o Gesandter Allahs, meine Mutter ist zu mir gekommen, verabscheut aber den Islam und ist eine Götzendienerin. Soll ich den Kontakt zu ihr pflegen? Er sagte, ja, pflege den Kontakt zu deiner Mutter. Ganz besonders jetzt, nachdem du den Islam angenommen hast, sollten deine Eltern bemerken, dass du ein besserer Mensch geworden bist. Ich gebe dir eine kleine Auflistung an Möglichkeiten, wie du dies zeigen kannst. Es sind bei weitem nicht alle. Frag sie, was sie brauchen, noch bevor sie dich darum bitten. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass der arabische Begriff Birr, was wir im Deutschen oft mit Güte übersetzen, man sagt im Arabischen, die Güte den Eltern gegenüber, Birrul Walidain. Dieser Begriff Birr kommt auch vom Wort Barr. Und Barr ist ein Synonym oder ist ein Ausdruck auch für eine große Wüste. Eine riesengroße, leere Fläche, wo nichts ist außer Sand, zum Beispiel. Das ist eine Form von Barr. Barr auch im Sinne, kann auch im Gegensatz zum Meer das Land meinen. Okay? Aber Al-Barr meint man auch die Wüste. Und wo ist der Zusammenhang zwischen Birr und Barr? Wer weiß das? Also jemand macht Birr, den nimmt man Barr. Marabisch. Barr. Ba alif ram shadda. Wo ist das zusammen zwischen jemand, der Barr ist und dem Barr? Das ist eine Sache, ich habe euch alle Informationen gegeben, die man dazu braucht. Einer kann versuchen, ist kein Problem. Lieber machst du jetzt einen Fehler als später. Na. Dass die Güte so weit und breit wie eine Wüste sein soll. Jazakallah khairan. Maschallah. So einfach ist das Ganze. Da ist ja gesagt, Wüste ist groß, breit, viel Platz. Und so groß wie diese Wüste ist und wie breit sie ist, so soll auch dein Herz sein und deine Brust sein für deine Eltern gegenüber. Darf nicht eng sein und beklommen sein und beim kleinsten Sache regst du dich auf oder ähnliches. Das ist der Zusammenhang. Und du machst so viel Gutes, dass man dich als gütig bezeichnen kann. Wie gesagt, das andere ist Hören und Gehorchen. Das ist auch gut, Alhamdulillah. Aber bei der Güte geht es um mehr als das. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt doch, innal abrara lafi na'im. Al-Abrar, die sind in Na'im. Na'im ist eine Wonne. Ja, im Jannah. Und die Abrar sind in Wonne. Abrar ist der Plural von Bar. Und hier geht es nicht einfach nur um irgendwelche Gläubigen, sondern um die Gläubigen, die noch viel mehr getan haben Allah gegenüber, als was man eigentlich tun braucht. Und deswegen, Alhamdulillah, die Gläubigen in der Regel verrichten nicht nur ihre Pflichtgebete, sie machen auch vieles freiwillig. Sie machen nicht nur die Zakat, sondern sie spenden auch zusätzlich für die Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie spenden für den Bedürftigen, auch wenn es nicht zur Zakat gehört. Und so weiter und so fort. Tayyib. Zeig ihnen keinen Widerwillen. Ja, der Widerwille gegenüber den Eltern oder auch anderen gegenüber, zu denen man angehalten ist, auf sie zu hören und mit ihnen guten Umgang zu pflegen, kann sich schon im Gesichtsausdruck zeigen. Und so kann man einen Menschen verärgern. Und jeder von uns weiß das. Und trotzdem begeht man den Fehler. Jeder von uns weiß, dass wenn jemand von dir etwas verlangt zu tun, besonders wenn es deine Eltern sind, und du schroff erwiderst und widerwillig das machst, dann kann es sein, dass du den anderen dazu sogar bringst, dass er zu dir sagt, du brauchst es nicht mehr machen, ich will es von dir gar nicht mehr haben. Und das ist sicher zweifellos, hast du deine Grenzen dann überschritten. Bedrückt dich etwas, so lasse sie nicht mitleiden. Du musst nicht deinen Eltern alles erzählen. Es gibt Dinge, wenn du sie deinen Eltern erzählst, natürlich kann man das als junger Mann, musst du die Sache einfach so aufschnappen, wie ich dir sage. Aber wenn du selbst Vater bist und selbst Mutter bist, dann weißt du, dass dein Sohn oder deine Tochter, wenn sie Schnupfen haben oder Husten oder was auch immer, dann wirst du am liebsten für sie erkältet. Du würdest am liebsten für sie leiden. Und deswegen, ein Fremder, wenn er zu dir kommt und niest, was machst du? Du machst einen großen Bogen herum. Aber dein eigenes Kind, kann sein, es niest dir ins Gesicht, sogar in dein Essen rein und du machst nichts. Insofern, wenn du zum Beispiel krank bist, erkältet bist oder wie auch immer, ja, nee, du musst das nicht unbedingt deinem Vater sagen, deiner Mutter sagen. Gerade wenn du weißt, dass sie sensibel reagieren. Setz dich nicht, bevor sie sich setzen, und geh hinter und nicht vor ihnen. Tatsächlich gibt es eine Überlieferung, ich weiß nicht über die Authentizität dieser Überlieferung, muss man mal nachschauen, aber vom Inhalt her stimmt sie überein mit dem, was sie gesagt hat. Und zwar lief einmal Abu Huraira radiallahu anhu mit einem Mann und fragte ihn, weil er mit seinen Eltern lief. Er sagt, wer sind das? Sagt, oder wer ist das? Das ist mein Vater. Er sagte, wenn das dein Vater ist, dann lauf hinter ihm und setz dich erst hin, wenn er sich hingesetzt hat. Erheb ihnen gegenüber niemals die Stimme. Hilf ihnen in ihren Angelegenheiten innerhalb und außerhalb des Hauses. Wie zum Beispiel Behördengänge, wie zum Beispiel Besetzen, wie zum Beispiel Einkaufen, was auch immer es diesbezüglich gibt. Erkundige dich stets, wie es ihnen geht, und sorg für ihr Wohlbefinden. Verbring regelmäßig, es gibt Leute, die ihre Eltern, auch wenn sie in der gleichen Stadt leben wie sie, jeden Tag kurz besuchen. Jeden Tag. Und der Prophet, a.s.w., hat ja auch darauf hingewiesen, dass man, wenn man den Kontakt zu seinen Verwandten pflegt, dass Allah ein langes Leben beschert. Verbring regelmäßig Zeit mit ihnen und erfüll ihre Wünsche, so gut du kannst. Es gibt eine Überlieferung über Abu Barda, dass er einmal sah, wie Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma bei der Kaaba war. Und ein jemenitischer Mann vollzog den Tawaf, das heißt, er umrundete die Kaaba und trug seine eigene Mutter auf seinem Rücken während des Tawaf. Da sagte er, Yabna Umar, Aturani Jazaituha? O Ibn Umar, was denkst du? Habe ich ihr das zurückgegeben, was sie mir gegeben hat? Da sagte der Abdullah Ibn Umar, der Faqih, der Gelehrte, radiallahu ta'ala anhum, möge Allah mit ihm, seinem Vater, zufrieden sein, er sagte, la wala bi zafratin wahida. Das heißt, sinngemäß übersetzt, nein, du hast ihr nicht einmal einen einzigen Atemzug bei ihrer Geburt, also bei deiner Geburt, zurückgegeben. Du hast ihr nicht einmal einen einzigen Atemzug bei deiner Geburt zurückgezahlt. Und der Hadith befindet sich in Sahih al-Adab al-Mufrad. Was Ähnliches wurde überliefert über seinen Vater, Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Überlieferung, Allahu a'lam, über die Authentizität. Ich habe den gefunden, aber ich habe nicht gefunden, dass ein Hadith hier darüber was gesagt hat. Aber da ist eine Weisheit dahinter und deswegen möchte ich sie euch erwähnen. Da fragte ein Mann ihn auch, der seine Mutter auf seinem Rücken trug, Was meinst du, habe ich ihr das zurückgezahlt, was sie mir getan hat, was sie mir an Gutem getan hat? Habe ich ihr das wieder zurückgegeben? Da sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, er sagte, nein. Denn als deine Mutter dies mit dir getan hat, als du noch klein warst, trug sie dich auf ihrem Rücken und ihre Absicht war es, dass du so lange wie möglich lebst. Aber du trägst jetzt heute deine Mutter auf deinem Rücken und dein Ziel ist es, dass sie das Leben verlässt. Al-Adab, der gute Anstand auch gegenüber Muslimen, nachdem wir über die eigenen Eltern gesprochen haben, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erklärte den Gläubigen die Rechte des Muslims gegenüber seinen Glaubensgeschwistern wie folgt. Auch hier fragen wir uns wieder, was hat der Prophet alaihi salatu wasalam gesagt an Rechten, die ein Muslim einem anderen Glaubensbruder gegenüber hat. Da sagte der Prophet alaihi salatu wasalam in einer Version, diese Version ist übrigens richtigerweise, nicht wie es in der Fußnote heißt, die ist zwar, der Hadith an sich ist bei Bukhari und auch anderswo, aber diese Version, das ist eben 6 einrechnen, das finde ich in Sahih Muslim nur. Ein Muslim hat einem anderen Muslim gegenüber 6 Rechte. Es wurde gefragt, welche sind diese, o Gesandter Allahs? Er antwortete, wenn du ihn antriffst, begrüßt du ihn. Das heißt, du sagst, Assalamu alaikum. Wenn er dich einlädt, nimmst du seine Einladung an. Wenn er dich um Rat bittet, dann rate ihm aufrichtig. Und wenn er niest, dann bete für ihn. Und wenn er krank ist oder wenn er erkrankt, dann besuche ihn. Und wenn er verstorben ist, dann folge seinem Begräbnis. Und dieser Ausdruck, ich meine, das meiste ist selbsterklärend, aber was bedeutet es, wenn er dich um Rat bittet, dann rate ihm aufrichtig? Da gemeint ist, auf Arabisch heißt es ja Nasiha. Und Nasiha ist ein Synonym teilweise für Ikhlas. Nasaha, was bedeutet Ikhlas sprachlich gesehen? Sprachlich gesehen, wenn man es etwas Ausgesiebtes, weil wenn ich nämlich 2 Materialien habe und ich siebe das eine, sodass nur noch ein anderes ausbleibt, dann habe ich Ikhlas gemacht. Ich habe das eine vom anderen getrennt. Und man soll ja die Absicht, die Absichten voneinander trennen. Bei der Ibadah macht man das nur für Allah. Das heißt, man reinigt sein Herz von allen anderen Absichten, wie durch einen Filter, sodass nur der Ikhlas für Allah noch übrig bleibt. Oder nur die Absicht für Allah übrig bleibt. Das nennt man Ikhlas. Und Nasiha ist sprachlich ähnlich. Was bedeutet es, dass du einem Bruder aufrichtigen Ratschlag gibst? Das bedeutet unter anderem, dass du ihm nicht etwas schön redest, um ihm zu gefallen. Er fragt dich zum Beispiel, was denkst du, bin ich ein anständiger Mensch? Habe ich einen guten Charakter? Bin ich freundlich? Und wenn er dich so fragt, dass du ihm auch das sagst, wie es inshallah ta'ala wirklich der Fall ist, denn er sucht ja deinen Rat und du möchtest ja, du sollst ja für ihn ein Spiegel sein. Weiterhin sagte der Prophet alayhi salatu wassalam in anderer Überlieferung, hasst euch nicht gegenseitig. Seid nicht neidisch aufeinander. La tahasadu. Geht nicht einander aus dem Weg. La tadabaru. Man könnte auch übersetzen, yani, zeigt euch nicht gegenseitig den Rücken, so ungefähr. Sondern seid Allahs Diener als Geschwister. Es ist dem Muslim nicht erlaubt, seinem Bruder während mehr als 3 Tagen aus dem Weg zu gehen. Anstand gegenüber den Kindern und älteren Menschen. Der Prophet alayhi salatu wassalam, lassen wir ihn reden. Was hat er konkret angewiesen? Er hat konkret angewiesen, zu den Kindern barmherzig zu sein und älteren Menschen gegenüber Respekt zu erweisen. Er sagte, wer sich der Kleinen nicht erbarmt und den Älteren keinen Respekt erweist, gehört nicht zu uns. In einer Begebenheit hat zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Mord stattgefunden. Und dann kamen 2 Leute zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der eine hieß Muhayyisa, Und der andere hieß Huwayisa. Und als dann der kleinere von beiden vorgesprochen hat, sagte der Prophet a.s.w. Kabbir, Kabbir. Und Kabbir, Kabbir bedeutet, lass den Größeren zuerst sprechen. Oder lass den Älteren zuerst sprechen. Lass den Älteren zuerst sprechen. Insofern gibt es in unserer Religion sehr wohl diese Sache, dass man dem Älteren gegenüber Respekt erweist und ihm den Vorrang lässt. Er sagte sogar, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, zur Verehrung Allahs gehört es, den betagten Muslim zu ehren. Inna min ijlalillah ikrama dhi shaybatil Muslim. Und den betagten Muslim, dass der schon eine weiße Haare bekommt am Kopf oder im Bart, auf jeden Fall ein älterer Mann. Und das gehört zur Verehrung Allahs Azza wa Jalla. Zum Respekt gegenüber Eltern gehört es unter anderem, ihnen den Vortritt zu lassen, ihnen beim Tragen zu helfen, ihnen zuzuhören und sie ausreden zu lassen, ihnen zu verzeihen und vieles mehr. Das gute Benehmen gegenüber Verwandten. Den Kontakt zu den Verwandten zu pflegen gehört zum Glauben, denn Allah Azza wa Jalla sagte, so gibt dem Verwandten sein Recht, ebenso dem Armen und dem Sohn des Weges. Das ist besser für diejenigen, die Allahs Angesicht begehren, und jene sind es, denen es wohl ergeht. Und ihr kennt ja das Problem mit dem Kontakt zu den Verwandten. Da sind ja nicht alle unbedingt freundlich und nicht alle sind religiös und nicht alle sind entgegnen das Gute auch mit Gutem und so weiter und so fort. Aber ich kann nur mich und euch daran erinnern, dass der gute Umgang mit den Verwandten, das Ziel soll Allah sein, und das ist derjenige, mit dem du hier zusammenarbeitest. Wenn du das schaffst, natürlich in deinem Herzen umzusetzen, dann siehst du jede Reaktion, jede schlechte Reaktion, als eine Prüfung von Allah. Und jede gute Reaktion als eine Unterstützung auf deinem Weg, den Kontakt mit ihm zu pflegen. Der Prophet sagte, wer an Allah und den letzten Tag glaubt, soll den Kontakt zu seinen Verwandten pflegen. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yasil rahimah. Man soll den Kontakt mit den Verwandten pflegen, selbst wenn diese ihn zu brechen versuchen. Denn als der Prophet sallallahu alaihi wasallam von einem Mann zu einem solchen Fall befragt wurde, antwortete er, wenn es so ist. Also jemand wurde gefragt, der Prophet wurde gefragt, ich versuche die ganze Zeit den Kontakt mit meinen Verwandten zu pflegen, aber sie brechen ihn ab. Er sagte, wenn es so ist, wie du sagst, dann ist es gerade so, als ob du ihnen heiße Asche zu speisen gibst. Und solange du dich weiterhin so verhältst, hast du von Allah eine Unterstützung. Eine wunderbare Aussage des Propheten, alaihi salatu wassalam. Und gerade dieser letzte Teil, solange du das weiterhin machst, hast du von Allah eine Unterstützung. Allah Azza unterstützt dich. Wie? Er selbst, durch einen Engel, wie auch immer, er unterstützt dich auf diesem Weg gegenüber deinen Verwandten. Das gute Benehmen gegenüber Nachbarn. Auch zum guten Umgang mit den Nachbarn fordert Allah uns im Koran ganz deutlich auf. Er sagte, sinngemäß übersetzt, zu den Eltern sollt ihr gütig sein und zu den Verwandten, den Weisen, den Armen, dem nahen Nachbarn und dem entfernten Nachbarn. Auch hier, Allah Azza hat keinen Unterschied gemacht zwischen einem muslimischen Nachbarn und einem nicht-muslimischen Nachbarn. Und das sagen wir nicht nur, weil wir in der Schweiz sind oder in Deutschland sind oder anderswo, sondern das nennt man eine Aam-Aussage. Und auch unser Prophet a.s.w. hat sowohl in Mekka als auch in Medina mit Nicht-Muslimen zusammengelebt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an Allah und den letzten Tag glaubt, soll seinen Nachbarn nicht kränken. La yu'zi jara. Und dies gilt auch für nicht-muslimische Nachbarn, so sagte Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu an abih, ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er einmal ein Schaf geschlachtet hatte, Habt ihr meinem jüdischen Nachbarn etwas davon geschenkt? Ich habe nämlich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, Gabriel hat mir so oft ans Herz gelegt, mit dem Nachbarn gut umzugehen, bis ich dachte, er würde ihn miterben lassen. Und zum guten Umgang mit dem Nachbarn gehört es, und das ist auch ein Appell, besonders an die Geschwister, die in Moscheen sind, dass sie auch mit der Lautstärke nicht übertreiben, sodass sie dadurch ihre Nachbarn kränken. Und auch umgekehrt, dass man nicht nur das Üble von einem selbst anderen Leuten vorenthält, sondern auch, dass man, wenn man schlecht behandelt wird von anderen Leuten, ebenfalls geduldig ist. Das gute Benehmen gegenüber Nichtmuslimen. Dass wir allen Menschen, ob Muslime oder nicht, in Güte begegnen sollen, trägt uns Allah in diesem einfachen und schönen Vers auf. Sprecht Gutes zu den Menschen. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا in einer Lesart حَسَنَا. Und das nennt man auch wieder eine Aam-Aussage. Das heißt, Allah sagt zu den Menschen. Und zu den Menschen gehören eben nicht nur die Muslime, sondern auch die Nicht-Muslime. Und außerdem, wie willst du denn das Herz eines anderen Menschen erreichen, wenn du nicht mit ihm gute Worte sprichst? Wie willst du denn mit ihm Da'wah machen, wenn du ihn vorher angegriffen, attackiert hast? Also es gibt eine Ayah im Koran al-Karim, die wirklich ein Denkmal, was ist, sein sollte, sagt man, Denkzettel sein sollte für jeden Menschen, der Da'wah macht zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sich nicht überheblich präsentieren soll. Du weißt, du bist auf der Wahrheit. Du weißt, der Islam ist richtig. Halas, wir sind davon überzeugt. Aber das heißt nicht, dass du es dem anderen zu spüren geben musst, dass du das Gefühl hast, dass du besser bist als jemand anderes. Weil das erweckt keinen guten Eindruck beim Einladen zum Islam. Auch bei Sündern unter den Muslimen. Und deswegen lesen wir dazu in Surat Saba eine Begebenheit, in der Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten alaihi salatu wasalam aufgetragen hat zu sagen, وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Das heißt, entweder wir oder ihr befinden uns auf der Rechtleitung oder in einem offenkundigen Irrtum. Hier hat sich der Prophet والسلام, auf die gleiche Stufe gestellt wie den Mad'u, das heißt, indem man Da'wah macht. Weil wie gesagt, es kommt nicht gut an, wenn du sagst, wir sind richtig, ihr seid falsch und kommt bitte jetzt zu mir. Und in darauf folgenden Ayah geht der Prophet والسلام, sogar noch eine Stufe runter, unter dem Mad'u, indem er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla sagte, قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, sprich, ihr werdet nicht gefragt werden nach den Verbrechen, die wir begangen haben. Und auch wir werden nicht gefragt werden nach dem, was ihr getan habt. Versteht ihr? Er hat nicht gesagt, ihr werdet nicht gefragt werden nach den Verbrechen, die wir begangen haben, und wir werden auch nicht gefragt werden nach den Verbrechen, die ihr begangen habt. Aber diesen Fehler machen wir oft beim Reden mit anderen Leuten. Oder nicht? Ihr habt doch das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Es mag zwar sein, aber wenn du eine Person angreifst, und erst recht mit Dingen, mit denen er sich selbst nicht identifiziert, dann natürlich baust du ein schweres, ein großes Hindernis auf zwischen dir und der anderen Person. Tugenden wie Ehrlichkeit, Großzügigkeit und Geduld gehören auch zum Umgang mit Nichtmuslimen. Keinesfalls darf man einen Menschen bestehlen oder betrügen, weil er kein Muslim ist. Jedem Menschen steht gerechte Behandlung zu, und die Wahrung seiner Würde und seiner Ehre. Der Prophet والسلام, sagte, derjenige, der einem Nicht-Muslim, mit dem man in Frieden lebt, sogenannte Mu'ahad, Unrecht tut, ihn entehrt, ihn über seine Belastbarkeit beansprucht oder ihm etwas zu Unrecht entwendet, wird mich am Tag der Auferstehung als Widersacher haben. Das heißt also, der Prophet ﷺ wird sich am Tag der Auferstehung auf die Seite desjenigen stellen, der im Recht ist. Und nicht nur, weil er Muslim ist, auf die Seite des Muslims. Das ist im Jenseits. Da ist alles schon vorbei. Ja, da könnte man sagen, ja, Allah ibarak, sowieso das Paradies, das ist die Hölle, was macht es doch aus? Nein. Er stellt sich, ﷺ, auf die Seite desjenigen, der Recht hat. Und wieso Wahrung der Würde? Nein, weil Allah sagt, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Er sagte, wir haben die Kinder Adams geehrt. Insofern hat jeder eine Würde. Oder weil manche Leute so Floskeln loslassen und sagen, wer einen Kafir gegen einen Muslim unterstützt, ist selbst einer von ihnen aus dem Islam draußen. Das war unser Prophet, hast du den Hadith gerade gelesen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wird sich also gegenüber, gegebenenfalls für den Nicht-Muslim, gegen den Muslim einsetzen. Gegenüber allen Menschen, gutes Benehmen gegenüber allen Menschen, die in diesem Kapitel aufgelisteten guten Umgangsformen sind nicht nur gegenüber den einzelnen erwähnten Menschengruppen, sondern gegenüber allen Menschen einzuhalten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam äußerte sich dazu in dieser Überlieferung. Abu Dharr radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeden Morgen obliegt dem Sohn Adams für jedes seiner Glieder eine Spende. Jemanden zu begrüßen, den man antrifft, gilt als Spende. Gutes zu gebieten gilt als Spende. Schlechtes zu verbieten gilt als Spende. Störendes aus dem Weg zu räumen gilt als Spende. Und mit seiner Frau zu verkehren gilt auch als Spende. Sie sagten, o Gesandter Allahs, man kommt seinen Gelüsten nach und dies wird einem auch noch als Spende gut geschrieben. Er sagte, stellt euch vor, er würde sie unrechtmäßig stellen, würde er dann nicht sündigen? Zu den guten Umgangsformen eines Muslims gehört es unter anderem, Älteren stets Respekt zu erweisen, indem man ihnen beim Sprechen, beim Betreten eines Gebäudes, beim Essen, beim Hinsetzen und so weiter den Vortritt lässt. Geduldig zu sein, seine Stimme nicht zu erheben, besonders als Frau. Bescheiden zu sein, nicht über andere schlecht zu sprechen, angenehm zu riechen, das Gähnen möglichst zu unterdrücken, leise zu niesen. Und kommen wir zum Schlusswort. Das war eine kleine Einführung, wie der Muslim durch gutes Benehmen seinen Charakter verbessern kann und sich damit für den Tag der Auferstehung seinen Platz in der Nähe des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erarbeitet, denn er selbst sprach, diejenigen von euch, die den besten Charakter haben, werden am Tag der Auferstehung am nächsten Platz zu mir einnehmen. In dieser Einführung wurden viele bedeutsame Aspekte weggelassen, um den Rahmen nicht zu sprengen. Vertiefe und ergänze aber im Laufe deines muslimischen Werdeganges deine Kenntnisse über das Benehmen gegenüber, das sind alle Gruppen, die wir nicht genannt haben, Benehmen gegenüber dem Koran, gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, deinem Ehepartner, deinen Kindern, deinen Geschwistern, älteren Menschen, wo das wurde teilweise erwähnt, das Benehmen gegenüber dir selbst, den Engeln, den Dschinn, den Tieren, Mitreisenden, Gästen, in Moscheen. Es gehört nämlich auch zum guten Benehmen, beispielsweise in Versammlungen, gute Umgangsformen zu pflegen. Insbesondere in der Moschee. Und es gibt Benimmregeln für das Essen und Trinken, wie man sich bekleidet und körperlich pflegt, sich schlafen legt und vieles mehr. Besonders wichtig ist es, dass wir nie aufhören, uns zu bemühen, uns Tugenden anzueignen wie Geduld, Gottvertrauen, Tawakkul, Selbstlosigkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Schamhaftigkeit, Ehrlichkeit, Großzügigkeit, Bescheidenheit. Und wir dürfen nicht nachlassen im Kampf gegen schlechte Eigenschaften wie Ungerechtigkeit, Missgunst, Augendienerei, Selbstgefälligkeit, Unfähigkeit und Faulheit. Möge Allah uns erfolgreich sein lassen, in unserem Bestreben, uns die guten Charaktereigenschaften zu eigen zu machen, um die schlechten loszuwerden. Und zu guter Letzt, und damit beenden wir auch den vierten Block, inshallah ta'ala, möchte ich auch mir und euch ans Herz nahelegen, dass alles, was wir gesagt haben, nichts anderes ist als eine Ableitung dessen, was sich im Koran al-Karim und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt oder indirekt wiederfindet. Und deswegen ist meine Empfehlung für mich und für euch die häufige Beschäftigung mit diesen beiden Quellen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir euch den Erfolg dafür verleihen. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.